meine Freundin und ich breche ihr das Herz. War kein Scherz, ficke Bitches und die Mädels haben das gut zu finden. Dabei ist egal, ob sie vergeben sind wie Jugendzünden. Das hier ist Esser, heißt ich schöpfe aus den Vollen. Bin ich fertig mit Rekorden, fangen Köpfe an zu rollen. Mir sind Rapper auf den Fersen, mach das Beste draus und lerne sie. Mein Output ist enorm, ich schüttel Texte aus dem Ärmel. Hab noch lässig ne Reserve, aber Schreibblockaden gibt es nicht. Paar Texte rauben Nerven, doch ich weiß schon, was mir wichtig ist. Schreibe Parts, mach es tagtäglich gleich. Der Applaus ist das Ergebnis meiner Hartnäckigkeit. Ich hab Spaß bei jeder Line und kein Versager redet rein. Bin zu schlau für diese Rapper, mach den Master nebenbei. Du denkst, dass du auf Gras rasierst im Rasenmäher-Style. Doch dein Dope macht weder Kopf noch deine Atemwege frei. Also pass mir den Spliff nicht. Ich hab deine mal gesehen und glaub, dass deine Sis ne ähnliche Bitch ist. Wie willst du mir das Gegenteil beweisen, wenn sie's öfter mal in irgendwelchen Szene-Kneipen treiben? Mit den Barkeepern, Türstehern, Ladenbesitzern ist ganz egal, sie wollen nur kurzzeitig Spaß wie ein Flitzer. Ihr verkackt, ich bleib im Rennen, wenn ihr nur wüsstet, was ich anders mach. Denn meine Zeilen bleiben hängen wie Brüste nach einer Schwangerschaft. Album 1 hab ich damals in 3 Wochen hingelegt. Album 2 war schon krass, nur kam es doch ein bisschen spät. Die EP ist auf einem Level, das sie locker nicht mehr sehen. Album 3 wird Legenden-Shit, yes, ja, Legenden-Shit. Album 1 hab ich damals in 3 Wochen hingelegt. Album 2 war schon krass, nur kam es doch ein bisschen spät. Die EP ist auf einem Level, das sie locker nicht mehr sehen. Album 3 wird Legenden-Shit, yes, ja, Legenden-Shit. Während mir sonntags auf der Straße ein paar Groupies hinterher schreien, sieht man dich auf Nase oder zugekifft im Berg ein. Wer weiß, wann du dein Leben mal auf die Reihe kriegst. Sehr leicht, bring nicht die Fehler hart aus dem Gleichgewicht. Alles wird geflutet, es kommen haufenweise Rapper raus. Ist mir egal, denn ich sehe augenscheinlich besser aus. So viele haben mich bis heute nicht begeistert. Macht nur Feature-Parts für Freunde oder Leute, die ich feier. Also platz da, du Clown, ich hab's abartig drauf. Und dir deine beste Line mit deinem Lachkram versaut. Das ist Krieg, man macht eine gute Miene zum bösen Spiel. Heute zählt doch nur noch der kredibilste und größte Beef. Klar muss ich was tun, denn sie zweifelt schon an den Parts. Änder meine Sichtweise um 360 Grad. Jeder Spasten hier will Beef, ey, womit hab ich das verdient? Die Dozentin meinte neulich, ich wär passiv-aggressiv. Ja, im Grunde genommen schreib ich hunderte Songs, nur um runterzukommen. Hab vor Stunden begonnen. Ich bin ehrlich, kann die ganzen Komplimente gut verstehen. Jeder Song ist echt perfekt wie ein vollendetes System. Ja, mein Rap ist high class, auch ohne Cannabis sativa. Bin das männliche Pendant zu dieser Adriana Lima. Du machst Larifari-Lieder, ich hab mies geile Lines für meine Victory, du Spaß, wenn ich das Peace-Zeichen zeig. Album 1 hab ich damals in 3 Wochen hingelegt. Album 2 war schon krass, nur kam es doch ein bisschen spät. Die EP ist auf einem Level, das sie locker nicht mehr sehen. Album 3 wird Legenden-Shit, yes, ja, Legenden-Shit. Album 1 hab ich damals in 3 Wochen hingelegt. Album 2 war schon krass, nur kam es doch ein bisschen spät. Die EP ist auf einem Level, das sie locker nicht mehr sehen. Album 3 wird Legenden-Shit, yes, ja, Legenden-Shit.